Maul! Der Fremde stellt unsere Rasse, der vierte deutsche Land. Wer ist den nicht so hasse, den Kanack du hast erkannt. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken fallen nicht mehr. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken fallen nicht mehr. Heppetön! Dann säumen wir die Straßen vor dem Dreck aus fremdem Land und wir ziehen durch die Gassen mit der Keule in der Hand. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Nein, nein, nein! Nun rennt um euer Leben, denn der Rachetag ist nun. Und man wird euch nicht vergeben, und ihr werdet niemals ruhen. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Nochmal! Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Nochmal! Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Nein, nein. Mit der Keule, mit dem Gewehr, Kanacken gibt's bald nicht mehr. Das wird auch mal Zeit.